2013, welcome. Irgendwer zählte laut runter, von 10 runter auf 0. Eine Frau hatte mir eben noch beschrieben, wie sie tatsächlich einmal in eine Badewanne voll mit Champagner gestiegen sei, damals. Noch in derselben Nacht sei sie dann mit dem Sportflieger eines älteren Herrn in dessen Begleitung auf eine der ostfriesischen Inseln geflogen worden, über Oldenburg. Sie habe Oldenburg von oben gesehen. Oldenburg von oben. Das muss großartig sein, sagte ich und wollte noch irgendetwas, vermutlich völlig Belangloses, hinterher schieben. Doch dann zählte jemand herunter. Alle liefen vor die Tür des Ladens. Umarmungen, beste Wünsche, Gläser klären. Vor einer heruntergekommenen Kneipe auf der anderen Straßenseite hatte sich ebenfalls bereits eine beträchtliche Menschentraube gebildet. Einige wuchteten Getränkekisten auf die Straße, in denen sich leere Flaschen befanden, die wiederum als Startrampe herhalten mussten für das nun folgende Feuerwerk. Es regnete. Leise Flüche, laute Flüche. Nicht alles schoss so nach oben wie gewünscht. Jemand rief, im Kofferraum seien noch zwei sogenannte Polenböller. Bloß das nicht, dachte ich, mit den Dingern ist nun wirklich nicht zu spaßen. Genauso wenig wie mit der 13. 2013. Richtig getraut habe ich der 13 noch nie. Up in the sky, a big black eye. trees, up in the breeze, a big black sheep falling. Welcome 2013. Aberglaube. Es gibt beim Dichter Grabbe sinngemäß diese Geschichte vom Vater, der sich beim Lehrer nach den Leistungen des Sohnes in der Schule erkundigt. Wissen Sie, sagt der Lehrer, Ihr Sohn trägt so eine Art Pferdekopf. Der Vater nickt zustimmend und traurig mit dem Kopf und sagt, das läge an dem verdammten Gaul, der plötzlich seinen Kopf durchs Küchenfenster gesteckt habe, als die Frau damals mit dem Sohne schwanger war und gerade den Salat bereitete. So erschrocken sei sie gewesen, dass der Bub halt dann bereits bei der Geburt eine Art Pferdekopf getragen habe. Doch was bedeutet das? Sehen alle in der Silvesternacht Geborenen nun aus wie eine 13? Nein, solch ein Unfug glaube nicht einmal ich. Fest allerdings steht, im Kessel der Casinos, Land auf, Land ab, ist die 13 eine schwarze Zahl. Und schlimmer noch, die 20 ist es auch, schwarz. Stehen wir also am Ende vor einem durch und durch schwarzen Jahr? Ausführungen der Kanzlerin anlässlich der Jahreswende lassen sich ja durchaus so interpretieren. Leichter wird es nicht, das jedenfalls hat sie gesagt. Und wer sich jetzt noch bemüht, ein Ticket für die insgesamt 10 anstehenden Kraftwerkkonzerte in der Kunstsammlung NRW in Düsseldorf, Grabeplatz 5, zu erstehen, für den sehe ich schwarz, pechschwarz. Thank you. Das Kraftwerk-Album Autobahn, daraus Morgenspaziergang. Ja, 2013, der 1. Januar, ein Morgenspaziergang. Es hellte bereits auf, ich bat den Taxifahrer, an der nächsten Ecke zu halten. Er, angenehm schweigsam, hatte sich während der etwa 15 Minuten währenden Fahrt nur ganz kurz in gebrochenem Deutsch zur Jahreswende geäußert. Die armen Tiere, hatte er gesagt, und auf meinen fragenden Blick hin die Gewissheit geäußert, viele Vögel würden durch das intensive Feuerwerk erst aufgeschreckt und dann regelrecht abgeschossen. Etwas beschämt musste ich eingestehen, davon nie zuvor gehört zu haben. Doch der Mann hob nun sogar den Zeigefinger seiner rechten Hand, es sei so, wie von ihm beschrieben. Der Mann hielt, rief den Preis auf und wendete. Ich hatte noch etwa 20 Minuten zu gehen. Trotz des Regens schien mir das eine angenehme Vorstellung. 2013, schmecken, schauen, wie sich das anfühlt, auf regennasser, menschenleerer Straße. Ja, gut, fühlte es sich an. Ich blieb kurz stehen, drehte mich um, eigentlich grundlos, und bildete mir ein, dies sei der wirklich allerletzte Blick zurück ins vergangene Jahr. Man kommt auf teils merkwürdige Gedanken am frühen Morgen während eines Spaziergangs im noch taufrischen neuen Jahr. Zumal, wenn man keinen Hund zur Seite hat, den man ein ums andere Mal beim Namen ruft. Hasso, Hasso! Nein, hier war kein Hasso. Stattdessen ein letzter symbolischer Rückblick. Auf der Schlussgeraden war ich doch noch einmal mächtig sauer gewesen auf 2012. Schuld war einzig dieser Horrorfilm Nachts um vier auf einem der zahllosen Fernsehkanäle. Die Bestie mit den fünf Fingern. Ich hatte den Streifen um einen Klavierspieler, der durch einen Sturz von der Treppe ums Leben kommt, der, obwohl längst verstorben, vermutlich andere Protagonisten des Films im weiteren Verlauf erwürgt, und dessen Leichnam, als man sein Grab öffnet, bezeichnenderweise diese eine Würgerhand offensichtlich abgetrennt worden ist. Ich hatte diesen Film unbedingt sehen wollen, verschlief ihn dann aber buchstäblich und ließ, als ich erwachte, kein gutes Haar an diesem ganzen Jahr. 2013, welcome! Dedicated to a Mr. Bream, a Mr. Reed, a Mr. Piney, and a Mr. Mood. Perspective begins.

Welcome 2013. Was ich erwarte? Nicht unbedingt ein gutes Blatt, aber hier und da mal eine gute Karte. Weit nach Mitternacht. Irgendwer hatte sich mir von links genähert und war direkt zur Sache gekommen. Sag mal, du machst doch was mit Musik. Wir brauchen dringend noch 5 Karten für die anstehenden Kraftwerkkonzerte. Das Beste wird sein, du schreibst uns da auf die Gästeliste. Ich erklärte dem Mann, dass ich weder der Manager noch ein Mitglied der Gruppe Kraftwerk sei und riet ihm, es am betreffenden Abend doch einfach einmal mit dem Besuch eines Hallenfußballturniers zu versuchen. Aber Kraftwerk, sagte ich ihm, da sehe ich schwarz. Der Kerl gab sich einigermaßen versöhnlich, einsichtig sogar, klopfte mir auf die Schulter und schwor Stein und Bein, wir beide seien uns vor Jahren bereits schon einmal begegnet. Alt bist du geworden, sagte er nun. Jetzt ging er mir wirklich langsam auf die Nerven. Wenn du wirklich jemanden sehen willst, der verdammt alt geworden ist, dann geh zur Echse, sagte ich ihm. Die war damals schon dabei, im Krieg gegen Julius Zebra, als Panzerechse. Die war schon da, als die Zebras damals die ersten Fischbuden eröffneten und in der Kreidezeit die ersten Fußballfelder abgekreidet wurden. Und die ist so lebendig wie eh und je. Live in 2013. Michael Hatzius und die Echse. Welcome. We'll be right back. Welcome 2013. Sonderlich herausgeputzt hast du dich ja erst einmal nicht. Regen, trübes Tageslicht und selbst das nicht einmal 8 Stunden lang. Und überall aufgeweicht, geschreddert und zerfleddert das Feuerwerk, das, was von ihm übrig blieb. Welch eine großartige Tristesse. Läge da nicht eine tote Amsel, plötzlich unmittelbar vor mir auf dem Gehweg. Ich hatte gleich das Gefühl, der Taxifahrer, der hatte sich das nicht aus den Fingern gesogen. Der wusste, wovon er sprach. Ich betrachte den Vogel eine Weile, komme mir vor wie ein Kind dabei. Er wirkt völlig unversehrt, so als sei er heruntergefallen wie ein Stein. Es ist ein merkwürdig stiller Tag, es gibt noch nicht sonderlich viel zu sagen oder zu bereden. Mit wem auch? Alle schlafen. In meinem Traum heute fand ich mich plötzlich wieder in einem kleinen italienischen Dorf. Vor gefühlt mindestens 100 Jahren. Irgendwer im Dorf erzählte, ein Klavierspieler sei von der Treppe gestürzt und merkwürdige Dinge würden sich ereignen seitdem dort oben im Anwesen des Mannes. Dann kam plötzlich diese Amsel, setzte sich aufs Dach des Krämerladens. Ein Wagen fuhr hervor. Ein Wagen? Eine Kutsche? Ich weiß es nicht mehr. Den eingeschlagenen Weg jedenfalls hatte ich nie zuvor gesehen. »Wo fahren wir hin?« erkundigte ich mich vorsichtig. »Ins Herrenhaus des Pianisten«, antwortete der Fahrer, der Kutscher. Als ich angelangt sein Gefährt verließ, gab ich ihm zusätzlich zum Fahrpreis noch einmal eine stolze Summe Trinkgeld. Viel zu viel, zu viel, zu viel, zu viel. So viel, dass ich aus meinem Schlaf erwachte und ein paar Sekunden lang nicht recht wusste, ob ich nun schwarz sehen sollte oder rot. Alter Geizkragen, durchfuhr es mich und ich musste nun doch ein wenig grinsen. Dann ein neugieriger Blick aus dem Fenster, gleich würde es schon wieder dunkeln. Es regnete, immer noch. 2013, welcome. Gute Nacht, alles Liebe, alles Gute. Love is one, the sun. powerful black. Sits in her cage.